Schatten gibt von ihm in Hiroshima. Als das Feuer schwieg, doch den keiner kennt in Hiroshima, wurde Stein der Schrie. Und der Schrie erinnert euch gut, sonst holt euch die Glut wie ihr. Fliege mein Lied nach Hiroshima, flieg zum Schattenstein. Sonst